Mehrere Versuche, die Produktivität durch Mechanisierung zu steigern, schlugen fehl. In Sierra Leone, Nigeria und im Senegal erkannten die Bauern darin keinen Vorteil. Da vor Ort ökologische Kenntnisse vorhanden waren und die Pflanze sich im Mischanbau nutzbringend bewirtschaften ließ, konnten Gruppen mit wenig Finanzmitteln und eigener Arbeitskraft problemlos für den Export produzieren. Unter ihnen war in der Nähe von Lagos eine Gruppe versklavter Menschen, die am Ende genug verdient hatten und sich ihre Freiheit erkaufen konnten. Ähnliches zeigt sich auch an dem gescheiterten Versuch der Portugiesen, Ölpalmen als kommerzielle Nutzpflanzen in den Regenwäldern an der Atlantikküste bei Bahia in Brasilien durchzusetzen. Stattdessen werden Ölpalmen dort bis heute in subspontanen Mischgehölzen angebaut, die zum Lebenserhalt und dem wirtschaftlichen Wohlergehen der Einheimischen beitragen und sich auf die jahrhundertealte afrikanische Agroforstwirtschaft stützen kann. Die anhaltenden Versuche europäischer Mächte, den Handel mit Palmöl unter ihre Kontrolle zu bringen, führte schließlich zur kolonialen Eroberung vieler afrikanischer Staaten und auch dazu, dass ein auf Plantagen aufbauendes Modell nach Südostasien exportiert wurde. Letztlich behielten die Kleinbauern aber überall in den Tropen einen gewissen Anteil an den Gewinnen für sich. Interessanterweise wird der Ölpalmanbau heute in Afrika, wie auch in Südamerika und Südostasien, als Mittel für die Erschließung ländlicher, kleinbäuerlicher Gebiete angepriesen. Aber auch das ist, wie wir in Kapitel 13 genauer erfahren werden, nicht ohne Schwierigkeiten. Aber nicht nur diese drei eher klassischen Luxusprodukte wurden zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert zum Gegenstand wachsender Bestrebungen, die Pflanzen, Arbeitskräfte und Umwelt der Tropen in einer zunehmend von Ungleichheit geprägten Weltwirtschaft unter Kontrolle zu bringen. Auch in Europa, ein ganzes Stück vom Äquator entfernt, hatten die zunehmende Abhängigkeit der Landwirtschaft von den Kartoffeln und die entsprechenden Monokulturen im 18. und 19. Jahrhundert wichtige wirtschaftliche, demografische und ökologische Auswirkungen. Die tropische Knollenpflanze, die ursprünglich aus den kühlen Bergwäldern und Graslandschaften der Anden stammt, wurde anfangs zugunsten des traditionellen Getreides vernachlässigt. Aber Missernten während der kleinen Eiszeit, Preisschwankungen, häufige Hungersnöte und Unruhen in der Bevölkerung verschafften der Kartoffel ihren großen Auftritt. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde sie von Landwirtschaftsexperten, Wissenschaftlern, insbesondere von dem Franzosen Antoine Augustin Parmentier und sogar von Herrschern, dem preußischen Kartoffelkönig Friedrich dem Großen, gepriesen, sodass Kleinbauern und Großgrundbesitzer sie gleichermaßen anbauten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Kartoffel in Europa Teil der beginnenden landwirtschaftlichen Revolution, zu der auch eine zuträgliche Verwendung von Düngemitteln, beispielsweise Guano von Seevögeln, der in seinem Herkunftsgebiet in Peru abgebaut wurde, und industrielle Methoden der Bodenbearbeitung gehörten. Das alles führte in ganz Europa zu einer deutlich besseren, zuverlässigeren Lebensmittelversorgung, der, zumindest teilweise, auch das Verdienst zugeschrieben wurde, den Bevölkerungszuwachs und sogar die industrielle Revolution in England vorangetrieben zu haben. Die Folge waren Monokulturen par excellence. Anders als auf den ursprünglichen Kartoffelfeldern in den Anden tauschte man hier genetische Vielfalt gegen Einheitlichkeit, womit die Anfälligkeit gegen Krankheiten zunahm.